Warum bist du weg? Warum musstest du gehen? In meiner Seele ist ein Fleck, für immer verewigt. Das Gefühl der Leere lässt mich nicht mehr reden. Ich muss damit leben, denn Menschen kommen und gehen. Wusste es genau, irgendwann trennen sich die Wege. Wenn es soweit ist, soll man nicht um Aufschub flehen. Werd die Zeit genießen, bis ich Hoffnung niederlege. Bis ich endlich einsehe, dass Menschen kommen und gehen. Denk nicht nach in dem Moment, wenn ich die Augen auf dich lenk und du meinen Blick erwiderst, ohne Zögern dich mir näherst. Dann schließe ich meine Augen und genieße unsere Stille. Denn es ist mein Wille, alles andere zu vergessen. Wenn sich unsere Welten verschmelzen, um das Geheimnis zu offenbaren, was andere nie erfahren. Das Geheimnis, das Liebe heißt, ist ein Gefühl mit einem Preis. Es fordert einen auf, den Schmerz in Kauf zu nehmen, welcher danach möglich ist, wenn die Abwehrhülle zerbricht. Doch gegenseitiges Vertrauen kann gemeinsam Stärke aufbauen, um danach eins zu werden und sich im Klaren zu sein, was Respekt und Ehre heißt. Was heute ewig erscheint, kann schon morgen zu Ende sein. Beide fühlen sich wie Dreck, das Gefühl ist einfach weg. Ob im Guten oder im Streit, sei für die Trennung der Seelen bereit. Warum bist du weg? Warum musstest du gehen? In meiner Seele ist ein Fleck, für immer verewigt. Das Gefühl der Leere lässt mich nicht mehr reden. Ich muss damit leben, denn Menschen kommen und gehen. Wusste es genau, irgendwann trennen sich die Wege. Wenn es soweit ist, soll man nicht um Aufschub flehen. Werd die Zeit genießen, bis ich Hoffnung niederlege. Bis ich endlich einsehe, dass Menschen kommen und gehen. Was für eine Zeit, keine Sorgen und kein Morgen. Dass man ständig denken muss, weil ein Überfluss aus Pflichten mich zu erdrücken erscheint. Die Leichtigkeit, die mich erfasst, verpasst mir Unbeschwertheit. Weil der Blick jetzt reicht, um gemeinsames Glück zu sehen und Freude zusammen zu leben. Auf und ab zu überstehen, heute gibt es nur uns. Machen aus Chillen eine Kunst, um die Gunst der Stunde zu nutzen, unser gestresstes Hirn zu putzen. Wenn wir jetzt ganz oben stehen, uns im eigenen Kosmos bewegen, sind unsere Vibes verwoben, nichts kann unseren Frieden bedrohen. Warum bist du weg? Warum musstest du gehen? In meiner Seele ist ein Fleck, für immer verewigt. Das Gefühl der Leere lässt mich nicht mehr reden. Ich muss damit leben, denn Menschen kommen und gehen. Wusste es genau, irgendwann trennen sich die Wege. Wenn es soweit ist, soll man nicht um Aufschub flehen. Werd die Zeit genießen, bis ich Hoffnung niederlege. Bis ich endlich einsehe, dass Menschen kommen und gehen.